Die Internet-Homepage der Internationalen Fußballföderation, die Medien von Europa und der zentrale Fernsehsender von China berichteten darüber, dass die Fußball-Elf der TVJK alle zusammentreffenden Mannschaften beim FIFA-Frauen-World Cup und Putsch 20 2016 besiegte und den Siegespokal erkämpfte.